bist heilig, Herr. Du bist heilig. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass der Ruf wirklich vom Thron ausgeht, höher zu kommen. Höher zu kommen. Wir haben es vorher schon gesungen. Komm hier herauf. Komm hier herauf. Komm hier herauf, ruft er. Komm hier herauf. Lass dich höher ziehen. Lass dich hochnehmen. Weißt du, es sind Seile seiner Liebe, die dich hochziehen. Seile seiner Liebe, die dich rausziehen möchten. Aus diesen irdischen Verstrickungen, die dich höher ziehen wollen auf seine Ebene, auf diese geistliche Ebene, wo wirklich pures Leben ist, wo nur seine Liebe ist. Oh, danke Herr, dass dein Ruf ausgeht und wir geben dich wirklich dir hin, wir lassen uns höher ziehen von dir. Gib dich deinem Herrn hin, gib dich deinem Herrn hin, lass einfach alles los. Lass alles los, schau nur auf ihn und lass dich höher ziehen, lass dich höher ziehen. Oh, ich danke dir, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, dass der Weg frei ist. Danke, Herr, dass wir eintreten können in diese himmlische Dimension, dass sie offen sind für uns, dass du sie frei gemacht hast. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich habe auch ein Kreuz gesehen und dieses Kreuz hat gebrannt. Dieses Kreuz stand wirklich in Flammen. Und ich hatte einfach so den Eindruck, dass wir alles vor dieses Kreuz bringen können. Weißt du, er sagt, gib deine Sorgen, wirf alles auf ihn. Du kannst ihm wirklich alles hingeben. Und weißt du, wenn wir das an dieses brennende Kreuz hingeben, weißt du, dann wird's in diesem Feuer der Liebe geläutert. Weißt du, dann nimmt er alles weg, was nicht aus ihm ist. All das, was uns noch anhaftet, ja, was nicht aus ihm ist. Weißt du, gib ihm das. Halt es, weißt du, wenn dir Dinge bewusst sind, weißt du, dann gib ihm das. Mach das gerade mal, weißt du, halte ihm das hoch. Halte ihm das hoch und gib's ihm wirklich, weißt du, häng's wirklich symbolisch an dieses Kreuz, häng's an dieses brennende Kreuz, dass er es wegnehmen kann, dass es geläutert werden kann durch sein Feuer. Danke, Herr, dass du all diese Dinge wegnimmst. Danke, Herr, dass du wirklich wehst und wirkst mit dem Feuer deiner Liebe. Danke, Herr, dass all das wirklich verzehrt wird, was nicht von dir ist. Dass all das verzehrt wird, wo wirklich der Teufel es geschafft hat, Menschen zu quälen, Menschen wirklich anzutasten, ihnen wirklich Krankheit oder irgendwas oder Mangel zu bringen. Danke, Herr, ich danke dir, dass du es jetzt wegnimmst. Wir geben dir wirklich all diese Dinge hin. Wir geben dir all diese Dinge hin. Und ich danke dir, dass du sie wegnimmst, dass du mit deinem Feuer brennst, ja, dass es brennt, dass es alles wegbrennt. In Jesu Namen, danke, Herr, dafür. Danke, Herr, dass das Feuer alles verzehrt, dass nichts standhalten kann, diesem Feuer. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, für dieses Feuer der Liebe, für dieses Feuer der Liebe. Also diesem Feuer der Liebe kann nichts standhalten. Gar nichts kann diesem Feuer standhalten. Danke, Herr, es bahnt sich seinen Weg. Es bahnt sich seinen Weg. Danke, Herr, oh, danke, Herr, danke, Herr, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Und ich hatte noch einen Eindruck, und zwar habe ich gesehen, wie jemand an der Schulter eine Verletzung hatte und irgendwie hängt es mit dem Meniskus in der Schulter zusammen. Ja, so wie es im kniegelenken Meniskus gibt, gibt es auch im schultergelenken Meniskus. Gibt es da jemand, der in seiner Schulter entweder Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen hat? Ist jemand hier? Ja, dann kommt gerade hier nach vorne. Ja, danke. Danke, Herr. Wisst ihr, ob das mit diesem Meniskus in der Schulter zusammenhängt? Ja? Dass es zwischen Knochen gibt es Gefälle. Ja. Und du kannst die Schulter nicht richtig bewegen oder hast du Schmerzen? Ich habe Schmerzen. Gut, habt ihr, ihr anderen, habt ihr auch Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen? Okay, du hast Bewegungseinschränkungen. Schmerzen. Okay. Auch. Okay, also dann gehen wir jetzt an. In Jesu Namen, danke Herr. Ich danke dir, Herr, dass du mit deiner wunderwirkenden Kraft wirkst jetzt in diesen Schultern. Danke, Herr, dass du alles in die Schöpfungsordnung Gottes zurückbringst. Alle Muskeln, Sehnen, Bänder und diesen Meniskus, diese Gelenke. Danke, Herr, dass du wirkst. Danke, Herr, für Wiederherstellung. Danke, Herr, für Schmerzfreiheit und für Bewegungsfreiheit. Danke, Herr, dass alle Bewegungseinschränkungen weichen. Danke, Herr, welche Schuld ist bei dir? Beide. Danke, Herr. Jeder Schmerz muss jetzt weichen. In Jesu Namen. Danke, Herr, für volle Wiederherstellung der Bewegung. Danke, Herr, dass dieser Meniskus oder alles, was da eingeschränkt hat, ich danke dir, Herr, dass es völlig wiederhergestellt wird, Herr. Danke, Herr, für deine wunderwirkende Kraft, die wirksam ist. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr. Probiert's aus, testet's mal, was sich verändert hat. Was sich verändert hat bei dir auch. Danke, Herr, dass du auch diese Schulter wirklich wiederherstellst, Herr. Danke, Herr. Alle Schmerzen raus jetzt in Jesu Namen. Und Bewegungseinschränkungen, dass sie weichen in Jesu Namen. Danke, Herr. Ja, testet's. Versuch's einfach. Ja, Sabine war bei dir auch Schulter. Danke, Herr. Völlige Wiederherstellung. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr, dass Schmerzen verschwinden jetzt in Jesu Namen, Herr. Raus in Jesu Namen. Alle Schmerzen raus. Danke, Herr. Danke, Herr. Testet's, was sich getan hat. Danke, Herr. Bei dir. Danke, Herr. Spürte, dass sich was verändert hat? Noch besser geworden. Okay. Wir setzen es weiter frei. Was hat sich bei dir verändert? Das Gefühl, dass es ein bisschen besser hochgeht, ja. Okay. Das setzen wir voll ins Frei. Danke, Herr, für völlige Wiederherstellung, Herr. Danke, Herr. Wir geben uns nicht mit ein bisschen zufrieden, sondern wir setzen völlige Bewegungswiederherstellung frei. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr. Testet's weiter. Probiert's aus. Testet's. Was tut sich? Spürt ihr Veränderung? Danke, Herr. Spürst du Veränderung? Okay. Danke, Herr. Ja, wir danken dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du dein Werk getan hast schon, Herr. Danke, Herr, dass es besser geworden ist, Herr. Und wir danken dir für völlige Wiederherstellung dieser Bewegung, für völlige Wiederherstellung, Herr, dieses Meniskus, dieser Bänder, dieser Sehnen im Schultergelenk. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr. Amen. Und dann hatte ich noch einen anderen Eindruck, und zwar hatte ich gesehen, wie sich ein Safe geöffnet hat. Und ja, pass auf, ich erzähle noch weiter, bevor jetzt alle jubeln. Ich hab gesehen, Gott möchte ein Safe öffnen. Und zwar ist es ein Safe, wo du nicht mehr öffnen kannst. Ein Safe, wo du vielleicht den Schlüssel nicht mehr hast, oder vielleicht wo dir der Code, wo du den nicht mehr hast, ja, aber es ist ein Safe, der wirklich dir gehört und der nicht mehr aufgeht. Vielleicht ist er auch beschädigt, aber es sind für dich wichtige Sachen drin und du möchtest da wieder drankommen, und ich glaube, dass Gott diesen Safe öffnen möchte. Es kann auch ein Bankschließfach sein, das hatte ich auch, das Safe, oder es kann auch ein Bankschließfach sein, wenn du da einfach keinen Zugriff mehr hast, aus welchen Gründen auch immer. Gott möchte das öffnen. Gibt es da jemand, den das betrifft, der mit diesem Wort was anfangen kann? Ja. Ist das bei dir? Sag mal schnell. Wir haben einen Schlüssel-Safe, wo wir die Codenummer nicht mehr wissen, und der ist schon älter, aber der ist einfach seitdem verschlossen. Ja. Okay, genau das hatte ich. Und Gott will diesen Safe öffnen. Und das setzen wir frei. Egal wie ihr es macht, entweder er gibt euch den Code wieder, dass ihr den Code wieder wisst, oder er öffnet ihn auf andere Art und Weise. Ja, aber das setzen wir frei in Jesu Namen. Danke Herr, dass du diesen Safe öffnest. Danke Herr für deine Wunderkraft, Herr. Danke Herr für deine übernatürliche Kraft, die diesen Safe öffnet. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schreib uns. Schreib uns. Danke, Herr. Danke, Herr. Gebt ihm wirklich nochmal alle Ehre. Danke, Herr. Danke, Herr. Du bist so gut. Du bist so gut. Du bist so gut. Ich danke dir, Herr. Und jetzt dürft ihr an euren Platz gehen. Und wir bekommen das Wort jetzt noch von unserem Christian. So, habt ihr eigentlich heute früh schon mal euren Nachbarn begrüßt? Sagt mal zu eurem Nachbarn, schön, dass du heute da bist. Ja, schön, dass ihr heute Morgen da seid. Und ich habe heute so als Thema vom Heiligen Geist bekommen, fokussier dich auf das richtige Leben. Ja. Auf das richtige Leben. Was ist denn unser richtiges Leben? Unser richtiges Leben ist nicht das weltliche Leben, sondern das göttliche Leben. Ja, in dem Moment, ja, wo du Jesus als deinen Herrn aufgenommen hast, bist du eine neue Schöpfung und das ist unser richtiges Leben. Und ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner so richtig auf den Schlitz getreten, aber ich kenne hier und also nicht hier, aber wenn man die Welt rausguckt, kennt man viele Menschen, ja, die sehen immer das Negative. Das heißt, egal was ist oder egal was, wenn sie sich über ihre Zukunft Gedanken machen, oh, das wird schlimm, oh, wie soll das werden, oh, da habe ich Angst oder das habe ich Angst, die sehen immer das Negative. Ja, wenn ein Problem kommt und Herausforderungen kommen, sehen Sie erstmal das Negative da drin. Das ist aber nicht unser Leben. Also unser Leben ist nicht negativ. Jetzt stellt euch mal vor, Gott würde immer das Negative sehen. Also wo wären wir da? Ja, oh nein, da ist ein Stern, ist irgendwie anders, ja, und oh nein, wie soll das werden? Gut, Gott hat alles in seinen Händen, ist ein bisschen ein doofes Beispiel vielleicht, ja. Aber Jesus, als er auf der Welt war, wenn er nur immer negativ gedacht hätte, wo wären wir da? Wo wären wir da? Oh, ein Sturm kommt. Oh nein, wir gehen alle unter. Ja, oh, 5000 Leute, die haben Hunger. Was soll ich tun? Müssen wir jetzt Steine essen? Keine Ahnung. Ja, wenn du immer das Negative denkst, kommst du nicht weiter. Und es ist auch nicht unser Inneres. Gott ist ein Gott der Möglichkeiten. Gott ist ein Gott, dem alles möglich ist. Gott ist ein Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und dieser Gott lebt in dir. Jesus lebt in dir. Du solltest also nicht das Negative sehen, sondern du solltest immer das Positive sehen. Und da möchten wir uns heute Morgen so ein bisschen damit beschäftigen. So, dass wenn wir rausgehen, nur noch das Positive sehen. Das wäre zumindest das Ziel. Genau. Fangen wir mal an mit Josua 6, 1 bis 2. Da geht es um Jericho, ja, da heißt es, Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus und hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Gott sagt zu diesem Zeitpunkt, es hat noch kein Kampf stattgefunden, keine Mauer ist gefallen, nichts ist passiert, und Gott sagt einfach mal so: Siehe, ich habe dir Jericho in deine Hand gegeben. Ja, siehe. Gott, was hat Gott gemacht? Gott hat ihn ermutigt, auf das Richtige zu sehen, sich auf das Richtige zu fokussieren. Er hat gesagt, siehe, ich habe dir den König schon in die Hand gegeben, die Mauern werden fallen, sieh es einfach, sieh es so. Josua könnte immer noch dastehen und sagen, hey, die Mauern sind so riesig, die Mauern sind so groß und es ist alles so, so belagert, das wird nie was. Kannst du vergessen, Herr, das wird nichts. Ja, die Mauern sind einfach zu dick, da komme ich nicht durch. Ich meine, die damals hatten noch keine Panzer und keine Ahnung was, ja. Da waren einfach mal so dicke Mauern, waren dicke Mauern. Die fallen nicht so einfach ein. Also hätte können Josua sagen, ja, das wird nichts, ja, das wird nichts. Und dann soll ja noch 7-mal rumrum gehen, das wird einfach nichts. Aber Josua hat sich einfach auf das Wort von Gott verlassen. Er hat das gesehen, was das Wort Gottes sagt, was Gott ihm zugesprochen hat. Und er hat gesagt, siehe, ich habe es schon in deine Hand gegeben. Siehe, ich habe es schon getan. Nimm es einfach an. Nimm es im Glauben an. Und du wirst es sehen im Sichtbaren. Das hat er letztendlich gemacht. Das hat er letztendlich da damit ausgedrückt. Und was hat Josua gemacht? Er hat nicht irgendwie gesagt, nee, stimmt alles nicht, sondern er hat es dann wirklich gesehen. Er hat es im Glauben angenommen. Er ist 7-mal drumherum gegangen und die Mauern sind gefallen. Die Mauern sind gefallen, sie sind nicht stehen geblieben. Und ich sage euch heute Morgen, deine Mauern können nicht stehen bleiben, wenn du auf das Wort Gottes dich fokussierst, wenn du dich auf Jesus fokussierst, wenn du den richtigen Blick hast auf die Sache, nämlich den Blick Gottes auf die Sache. Ja, dann sind die Mauern vielleicht noch so stark in deinem Leben, wo du sagst, es wird nichts. Ja, aber mit dem richtigen Fokus fallen die größten Mauern, fallen die stärksten Mauern, da kann sich nichts halten, weil unser Gott größer ist. Halleluja. Weißt du, Gott sagt dir heute Morgen zu, du bist mehr als ein Überwinder, du bist ein Sieger. Das Wort Gottes sagt, du hast die Welt überwunden durch deinen Glauben. Ja? Durch deinen Glauben hast du die Welt überwunden, weil Jesus es schon für dich vollbracht hat. Das Wort Gottes sagt, du bist gesund. Das Wort Gottes sagt, du bist frei. Das Wort Gottes sagt, du bist ein Meisterstück. Das Wort Gottes sagt, ich bin dein Versorger. Jesus ist dein Versorger. Ich lass dich niemals allein. Egal was ist, du wirst keinen Mangel haben. Du wirst nicht leiden. Du wirst es nicht tun, weil ich dein Versorger bin. Ich hol dich aus allem raus. Ich hol dich aus jeder Herausforderung heraus. Das sagt das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt auch, du bist ein Kind Gottes. Die Frage ist, auf was fokussierst du dich? Auf was konzentrierst du dich in deinem Leben? Was ist dein Fokus? Auf was lenkst du deine Aufmerksamkeit? Hast du deine Aufmerksamkeit auf die Herausforderung, auf das Problem gerichtet oder auf Jesus? Was ist dein Fokus in deinem Leben? Was ist dein Fokus in deinem Alltag? Ja? Wie siehst du dich? Schaust du ständig deine Fehler an, was du nicht kannst? Oder schaust du die Möglichkeiten an, die in dir sind durch Jesus? Auch das sollte man sich mal hinterfragen. So im Alltag. Schaust du ständig auf deine Fehler? Oh, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das wird nichts. Wie soll ich das hinkriegen? Alle anderen sind besser. Oder sagst du, Herr, du lebst in mir. Und dadurch, dass du in mir lebst, habe ich alle Möglichkeiten, die auch du hast. Weil der in mir lebt, ist größer als der in der Welt ist. Steht schon im Wort Gottes. Aber was ist dein Fokus? Ist dein Fokus du selber mit deiner Schwäche oder ist dein Fokus Jesus in dir? Alles ist möglich. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied, wenn du aufstehst. Das ist ein Riesenunterschied, wenn du zu Bett gehst. Das ist ein Riesenunterschied, wenn du eine Herausforderung erlebst. Schaust du deine Möglichkeiten an oder schaust du die Möglichkeiten in dir an, die Jesus durch dich hat? Verstehst du? Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, nicht auf das Problem zu schauen, nicht auf die Herausforderungen zu schauen, nicht auf dich zu schauen, sondern auf den, der in dir lebt. Und es ist Jesus. Es ist Jesus, der hoch erhoben ist, der über allem steht, über jede Gewalt, über alles steht Jesus. Und er lebt in dir. Und er hat dir zugesagt, ich lass dich nicht allein. Du bist mein. Du bist mein Meisterstück. Ich lieb dich. Das hat er dir zugesagt. Das hat er dir zugesagt. Also, auf was blicken wir? Wir sollten auf Jesus, auf seine Stärken blicken. Er hat keine Schwäche. Es geht nicht um unsere Leistungen, sondern es geht darum, dass er es vollbracht hat. Er in uns. Er in uns. Und wenn du dich anschaust im Spiegel, dann schau nicht deine Schwäche an oder irgendwas, sondern sehe Jesus in dir. Und das darfst du wirklich mal machen. Seh mal Jesus in dir. Es ist ein Licht, es ist ein strahlendes Licht. Jesus ist die Herrlichkeit schlechthin. Und er ist in dir, er leuchtet in dir. Und so gehst du raus. So gehst du, wenn du den Gott, also fang jetzt schon mal an, aber wenn du den Gottesdienst verlässt, geh als strahlendes Licht hier raus. Bring es in die Welt hinein. Bring Jesus in die Welt hinein. Er strahlt nicht umsonst in dir. Ja, im Wort heißt es, wir sollen ihn nicht verdecken mit einem Eimer irgendwo. Ja, wenn wir leuchten, ja, sollen wir keinen Eimer drüber stecken übers Licht. Ja, sondern wir, indem du sagst, du kannst nichts, du bist schlecht und so weiter und so fort, machst du den Licht, also einen Eimer und eine Decke über dich, damit ja kein Licht mehr rauskommt. Aber wir sollen leuchten, wir dürfen leuchten. Deswegen dürfen wir Jesus in die Welt hineinbringen. Aber wir müssen wissen, wer in uns lebt. Wir müssen wissen, wer wir sind da dazu. Und unser Fokus sollte da auf Jesus gerichtet sein und nicht auf uns. Schau nicht auf deine eigenen Werke, ja, sondern schau auf seine Werke. Und da braucht man den richtigen Blick und den richtigen Fokus. Wisst ihr, fangen wir nochmal ganz vorne an. Als Adam und Eva gesündigt haben, ja, da kam die Sünde ins Leben. Und sie haben wieder Kinder gezeugt, ja, und die Sünde ging weiter und weiter und weiter. Das nennen wir ja die Ursünde, die Erbsünde. Jeder Mensch, solange er Jesus nicht angenommen hat in seinem Leben, hat diese Sünde einfach in sich. Ist einfach so, können wir nichts machen. Ist wie, wenn du vom Hochhaus springst, dann fliegst du nach unten und nicht nach oben. Ist einfach so, ja. Brauchen wir nicht diskutieren, müssen wir auch nicht irgendwie was erläutern oder eruieren oder was weiß ich was, ja. Es ist einfach so, müssen wir einfach mal als gegeben annehmen. Das heißt, diese Ursünde ist in dir. Aber in dem Moment, wo du von neuem geboren bist, wurde dieser Fluch, diese Sünde weggenommen von dir, weil sie Jesus am Kreuz getragen hat. Du wurdest zur Gerechtigkeit Gottes. Ja, du hast es einfach geschenkt bekommen. Auch da wieder. Da müssen wir auch nicht diskutieren, sondern es steht im Wort. Das Gleiche wieder, wie wenn du vom Hochhaus springst, geht es nach unten und nicht nach oben. Genauso ist es auch da. Du hast dieses Geschenk, dass du die Gerechtigkeit Gottes jetzt geworden bist, dass deine Sünden vergeben sind, hast du einfach geschenkt bekommen. Kannst du keins dazu tun, indem du, dass du ganz toll bist und sagst, hey, heute habe ich wieder alle tollen Sachen gemacht. Ist schön, aber es ändert nichts an dem vollbrachten Werk. Genauso, wenn du irgendwelche schlechte Sachen machst, ändert es auch nicht am diesem vollbrachten Werk. Es ist einfach ein Geschenk. Auch das dürfen wir einfach mal so annehmen. Deswegen, seh dich, wenn du in die Welt hinausgehst. Seh dich im Alltag. Seh dich nicht als Sünder. Ja? Seh dich nicht als armer Tropf. Seh dich, wer du wirklich bist. Ein König. Ein Priester heißt es im Wort. Die Gerechtigkeit Gottes bist du geworden. Die Gerechtigkeit Gottes. Hoch erhoben mit Jesus. Das ist deine Stellung. Das ist deine Stellung. Ja, juhu, genau. Also höher geht es nicht mehr. Es geht nicht mehr höher. Du hast den höchsten Punkt erreicht. Ja? Viele wollen ja noch Karriere machen. Aber im Geistlichen hast du den höchsten Punkt erreicht. Nicht, weil du toll bist, nicht, weil du großartig irgendwas geleistet hast, sondern durch seine Werke. Und das ist dein Geschenk. Amen. Und in 2. Korinther 5, 21 heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm oder durch ihn zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also ich erzähle euch nicht irgendwas, sondern es hat schon ein gewisses Fundament, nämlich das Wort Gottes. Und das ist unsere Wahrheit. Das ist letztendlich die Wahrheit, die zählt. Genau. Also, wenn du vielleicht noch so ein Ticken hast, kommt immer mal wieder, ja, also ich nehme mich da auch nicht aus, ja. Wenn du denkst, dass du durch dein Verhalten gerecht bist, indem dass du jetzt was Tolles machst oder dich ganz fromm benimmst, dann kann ich dir sagen, ist nicht so. Ja, ist einfach nicht so, sorry. Es ist nicht durch deine Kraft, sondern es ist durch seine Kraft. Das heißt, wenn wir es noch nicht ganz verstanden haben in manchen Punkten, und wie gesagt, ich nehme mich da auch nicht immer aus, wenn wir sagen, ich muss das jetzt tun, damit ich ganz fromm bin und damit ich vor Gott toll dastehe, falsch. Ja, ist auch schon mal der falsche Trieb, das zu tun, ja, sondern du willst nicht, damit du jetzt noch gerechter wirst, das tun, sondern wenn du es tust, und ich sage auch nicht, dass es schlecht ist, also fangt jetzt alle an, schlechte Sachen zu machen, ja, sondern letztendlich ist es getrieben aus der Liebe heraus, ja, aus der Liebe heraus, und letztendlich ist es eine selbstlose Liebe. Ich mache es, weil ich ihn liebe. Ich tue es einfach, ja, ich tue es einfach, und deswegen schenkt er mir nicht mehr oder weniger, sondern ich bin einfach die Gerechtigkeit Gottes, aber ich tue es trotzdem, weil ich ihn liebe und weil er mich liebt, und ich will es einfach tun, ja. Wenn du frisch verliebt bist, rosa Blümchen überall siehst, ja, dann machst du für deine Freundin oder für deinen Freund, machst ja auch alles. Solltest du vielleicht, wenn du da schon sagst, oh nee, kein Bock oder so, vielleicht bist du dann doch nicht frisch verliebt, weiß ich nicht. Ja, also normalerweise sage ich mal, wenn du frisch verliebt bist und auch danach auch noch, wenn diese Liebe da ist, ja, dann machst du es aus Liebe heraus. Du bist für jemanden da aus Liebe heraus. Du tust es nicht, weil du eine Erwartung hast und jetzt kriege ich dann was weiß ich was alles, ist die verkehrte Haltung. Dann ist es nicht aus der Liebe heraus. Die Liebe, die Agape-Liebe ist die selbstlose Liebe. Das heißt, die hingebungsvolle Liebe. Und aus dieser machen wir es heraus. Und die hat auch Kraft. Bin ich ein bisschen abgedriftet. Genau. Also wie gesagt, wir machen es nicht aus uns heraus. Und wir können uns auch letztendlich durch unser Verhalten jetzt nicht noch mehr Gerechtigkeit und noch mehr Vergebung oder irgendwas verdienen, sondern es ist einfach da. Und diese Haltung darfst du haben. Und die ist auch nicht unchristlich, ja, oder unbiblisch, sondern es steht einfach im Wort Gottes, dass es ein Geschenk ist. Und dieses Geschenk dürfen wir annehmen. Und dieses Geschenk solltest du auch annehmen, weil sonst schlitterst du nach links oder rechts in irgendwelche Probleme rein. Genau. Aus uns heraus, ja, können wir nichts tun. Aus uns heraus machen wir meistens das Falsche und treffen auch die verkehrten Entscheidungen. Aus ihm heraus kommt die Frucht. Aus ihm heraus kommt alles, was wir brauchen, ja. Und aus dieser Frucht heraus, also aus ihm heraus, ändert sich alles. Da ändert sich alles, ja. Da ändert sich unser ganzes Leben, wenn du es aus ihm heraus machst. Und nicht aus uns. Geh mal arbeiten, nicht weil du es musst, sondern geh mal arbeiten, weil du es einfach aus Liebe für Jesus tust. Mach mal einfach das. Warum? Nicht, dass du die Arbeit getan hast. Im Wort steht zwar, dass du, also keiner braucht jetzt zu Hause, also im Wort steht ganz klar, wir sollen arbeiten gehen. Ja, also das mal zum einen, aber auf das will ich gar nicht hinaus, sondern ich will einfach hinaus, wenn du gehen musst, oh, ich muss heute schon wieder arbeiten. Glaub mir, Gott kann durch dich nicht wirken. Da ist wie so ein Kessel, also so ein, das dämmt den ganzen Fluss. Wenn du aber sagst, Herr, ich gehe heute arbeiten, gebrauche du mich, wo immer du mich haben möchtest, dann ist es eine ganz andere Motivation, dann ist es ein ganz anderes Ziel, indem du in der Früh aufstehst und arbeiten gehst. Da ist eine ganz andere Motivation da hinten. Herr, gebrauche mich, Herr, was können wir heute wieder machen? Herr, was ist heute wieder los? Ja, schenk du mir die Möglichkeiten, gebrauche du mich, fließ du durch mich. Dann gehst du nicht arbeiten, weil du arbeiten gehst, sondern du gehst raus, weil du einfach die Liebe Gottes, die Herrlichkeit Gottes in die Welt hinausgeben möchtest. Und du musst doch nicht mal viel reden, weil einfach durch diese Haltung leuchtet schon durch dich. Die anderen werden sehen, hey, mit dem stimmt doch heute irgendwas nicht. Der ist nicht mehr griesgrämig, der läuft nicht mehr gegen die Mauer, weil irgendwie was ist, sondern der hat ja richtig Freude. Na, wenn er dich ein paar Wochen beobachtet, denkt, was macht denn der? Die Freude will ich auch haben. Also musst du nicht mal viel sagen, sondern es fließt einfach aus dir heraus. Und es ist eine ganz andere Motivation. Und versuch es einfach mal. Weißt du, durch deine eigenen Mühen, durch deine eigene Kraft, durch deine eigenen Mühen, durch dein eigenes Ding, dann, das ist so, boah, das ist so, in der Früh sich aus dem Bett zu quälen, boah, ich muss heute, das kostet so viel Kraft, das macht einfach keinen Spaß. Und das ist anstrengend, kann ich euch sagen. Das ist so richtig, da hast du einfach keinen Bock mehr. Da hast du keinen Bock mehr. Deswegen versuch mal eine andere Quelle anzuzapfen, nicht deine Kraft, nicht deine Anstrengung, sondern gib's einfach mal ihm. und sag: Herr, wirke du durch mich. Mach es du. Mach es du. Und versuch mal, was passiert. Genau. Halte deinen Fokus. In Josua 1, 6 bis 8 heißt es: Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du hingehst. Auch da hat Gott schon zu Josua gesagt: Halte Fokus. Halte Fokus auf das Wort Gottes. Halte Fokus auf mein Wort. Und was wird passieren? Damit du überall Erfolg hast, wo immer du hingehst. Und wisst ihr, das ist so heute Morgen in mir drin. Gott möchte, dass du Erfolg hast. Jeder definiert Erfolg anders. Ja, du musst jetzt nicht gerade Elon Musk werden mit Milliarden und so weiter. Du kannst es werden, ist okay, wenn du das möchtest, ja, ist okay. Aber Erfolg ist für jeden anders definiert. Erfolg ist für jeden anders. Jeder hat einen speziellen Auftrag in seinem Leben von Gott bekommen. Und Erfolg heißt letztendlich, diesen Auftrag, was Gott dir gegeben hat, zu erfüllen. Dass du am Schluss vor Jesus stehen kannst und sagen kannst oder er sagen kann: Wow, wow, wow, du hast du bist ans Ziel gekommen. Du hast genau das getan, wofür ich dich auf die Welt geschickt habe. Das ist letztendlich Erfolg. Das ist Erfolg. Ja. Und diesen Erfolg bekommen wir nur hin, wenn wir Fokus halten, wenn wir uns nicht ablenken lassen. Weißt du, die Welt bietet so viel Ablenkungen, dir wird es nicht langweilig. Ja, du kannst 24/7 kannst du irgendwas tun. Irgendwas. Du brauchst auch nicht mehr schlafen, weil du hast auch nachts noch deine Unterhaltung, wenn du das möchtest. Empfehle ich dir nicht. Aber, ja, du kannst 24/7 kannst du Unterhaltung haben. Aber das ist nicht der Sinn. Das ist nicht die Aufgabe von uns. Fokus, sein Wort. Fokus, Jesus, was hast du heute geplant? Fokus halten. Genau, ich möchte jetzt mal ein paar Beispiele noch uns einfach zeigen, wo wir im Alltag einfach mal Fokus halten können, auch anhand von ein paar Bibelstellen, dass wir nicht abgleiten letztendlich immer wieder. Ja? Und das Erste ist letztendlich, wir müssen wissen, wir müssen immer Fokus drauf halten und wissen auch im Alltag, du bist eine neue Schöpfung. Ja? 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Dein alter Mensch, dein sündiger Mensch und so weiter und so fort, der alte Mensch, der von Gott getrennt war, ist gestorben am Kreuz. Punkt, aus, Schluss. Du musst dir keine Gedanken mehr machen, was war davor. Es ist wurscht, egal. Es ist für dich weg. Jesus hat es einfach getragen am Kreuz für dich. Er hat alles Sündvolle, alles Schlechte, alles, was der Teufel reingebracht hat, hat er einfach am Kreuz für dich getragen. Und du hast am Kreuz, dadurch, dass du ihn als Herr angenommen hast, hast du seine Herrlichkeit bekommen. Das ist ein ganz anderes Leben. Und das, so dürfen wir auch reingehen. So dürfen wir auch rausgehen in die Welt. Wenn du eine neue Schöpfung bist, dann lebt Jesus in dir. Das heißt, du hast die Kraft in dir, Kranke zu heilen. Du hast die Kraft in dir, die Quelle in dir, um die Liebe weiterzugeben. Du hast die Versorgung. Du hast die Einstellung, alles ist möglich, wenn ich ihm vertraue. Das ist deine Einstellung. Es gibt nicht mehr, es geht nicht mehr in deinem Leben. Es gibt nur noch: Herr, ja, ich glaube dir. Herr, ja, was sagt dein Wort da dazu? Ja, Herr, ich setze meinen Fokus auf dich. Damit reiße ich jede Mauer ein. Damit reißt du jede Mauer ein. Das ist unsere Einstellung. Wir dürfen nicht mehr stehen bleiben. Wisst ihr, die Zeit drängt. Wir hatten es jetzt wieder am Donnerstag in der Schule. Wisst ihr, es ist, die Finsternis schläft nicht. Der Teufel schläft nicht. Der will jeden reinziehen. Ja, der Teufel geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Er brüllt wie ein brüllender Löwe und guckt, wen er verschlingen kann. Der schläft nicht. Der schläft auch nachts nicht. Also auch wir müssen mal aufstehen und nicht mal uns aus unserer Komfortzone mal ein bisschen uns rausbewegen und sagen, hey, es ist jetzt genug, es reicht jetzt, ich stehe jetzt auch mal hin, ich stehe jetzt auch mal auf, ja, ich halte jetzt meinen Fokus und gehe mit Jesus voran, weil das, was der Teufel mir vielleicht schon geklaut hat, was er meinem Nachbarn geklaut hat, was er in meinem Beruf, in meinem Job geklaut hat, was er meiner Arbeitsstelle geklaut hat, es reicht jetzt, es ist genug. Es ist genug. Wir sollten mal da eintreten und sagen, stopp. Stopp an meinem Arbeitsplatz. Stopp in meiner Firma. Stopp in meiner Familie. Stopp in meinen Finanzen. Stopp bei meiner Gesundheit. Es ist genug. Der in mir ist, lebt. Der in mir ist, ist größer. Der in mir ist, hat Kraft. Alles. Für alles. Und er ist für dich. Halleluja. Weißt du, wenn du mit deiner Situation heute nicht zufrieden bist, fang an hinzustehen und sie zu verändern. Es ist leicht zu sagen, oh, mir geht's so schlecht. Oh, und alles klappt nicht. Kannst du machen, dein ganzes Leben lang. Machen viele. Aber es bringt dich keinen Schritt weiter. Es bringt dich nichts weiter. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, aufzustehen. Fang an, wenn dir irgendwas nicht gefällt in deiner Situation, wenn du finanzielle Schwierigkeiten hast, fang an, die Verheißungen Gottes für dich als Wahrheit anzuerkennen. Sprech nicht länger, mein Bankkonto ist leer. Sprech nicht länger, ich bin pleite. Sondern fang an, das Wort Gottes zu proklamieren. Fang an, das Wort Gottes zu denken. Fang an, das Wort Gottes darüber zu lesen. Fang an, es auszusprechen. Und du wirst sehen, wie Leben in diesen Bereich reinkommt. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das göttliche Leben. Und wenn du dich auf das Wort Gottes fokussierst, es aussprichst, ja, was letztendlich Jesus ist, das Wort, es ist das fleischgewordene Wort. Wenn du dieses Wort nimmst, dann kommt göttliches Leben in diese Bereiche rein. Du kannst es nicht verhindern. Es ist einfach so. Es ist ein geistliches Gesetz. Also spreche es aus. Denk danach. Handel danach. Aber lass dir bitte nicht mehr alles gefallen. Bitte. Lasst uns da wirklich aufstehen im Geist und auch so, lasst uns nicht mehr alles gefallen, sondern lasst in Liebe uns aufstehen und auch mal den Teufel in die Schranken weisen und sagen, hey, es reicht jetzt. Es reicht jetzt. Verschwinde aus meinem Leben, verschwinde aus meinen Finanzen, verschwinde aus meiner Familie, verschwinde aus meinem Arbeitsplatz, wo auch immer du gerade Veränderung brauchst. Steh auf und nimm's. Wisst ihr, wir sehen oft nur noch bis zum Tellerrand. Wir haben es uns angewöhnt. Ja, ist halt so. Es ist halt die Situation so. Was soll ich jetzt machen? Ja, das ist bis zum Tellerrand gucken. Aber ich möchte euch heute Morgen ermutigen, drüber zu gucken. Es gibt mehr wie diesen Tellerrand. Es gibt mehr wie der Esstisch, wenn du noch weiter gucken möchtest. Es gibt mehr. Es gibt da noch ein Wohnzimmer, ja, oder ein Esszimmer. Es gibt ein Haus. Es gibt dann noch, keine Ahnung, deinen Ort. Danach gibt es das Land und so weiter und so fort. Es gibt viel, viel, viel, viel mehr. Viel mehr. Und es ist Zeit, drüber hinaus zu blicken. Es ist Zeit, aufzustehen und zu sagen, ich gebe mich mit dem, was ich habe, nicht mehr zufrieden. Sondern ich möchte aufstehen. Ich möchte die Menschen heilen. Ich möchte, was weiß ich, im Lobpreis singen. Ich möchte Fürbitte machen. Ich möchte das oder jenes machen. Aber ich möchte nicht mehr auf der Stelle stehen. Sondern fang an zu laufen. Fang an zu gehen. Fang an, die nächsten Schritte zu machen. Fang an. Und das wird deinen Blick erweitern. Das wird deinen Horizont erweitern. Das wird deine Zeltpflöcke weit ausstecken oder steck deine Zeltpflöcke weit aus, so heißt es letztendlich im Wort. Aber wir müssen es tun. Mal ein bisschen raus aus der Komfortzone. Mal ein bisschen raus aus dem Fernsehsessel, aus der, ja. Mal ein bisschen raus da. Weil, wisst ihr, es ist ein aufregendes Leben mit Jesus. Es ist ein Leben, wow. Ja, es ist vielleicht nicht so, wie es du dir gerade vorstellst. Aber ich sag dir, wenn du die ersten Schritte gehst, wird es viel besser mit ihm. Viel, viel, viel besser, weil er kennt dein Herz, er weiß, was drin ist. Nur das macht dich glücklich. Der Fernsehsessel wird dich auf Dauer nicht glücklich machen. Er wird dich depressiv machen. Aber Jesus wird dich zum wahren Leben führen. Er wird dich so glücklich machen, wie du noch nie warst. Er wird dich zum Strahlen bringen, ja? Es ist Zeit zu strahlen hier in dieser Welt. Die nächste Bibelstelle, was ich noch sagen möchte, ist 1. Johannes 5, Vers 4. Dort heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Lass uns nochmal das Beispiel von Jericho nehmen. Du siehst diesen Berg vor dir. Du siehst diese Mauer vor dir. Sie ist für dich selber nicht überwindbar. Du weißt nicht, wie du es hinkriegen sollst. Du weißt nicht, was du tun sollst. Aber im Wort steht, dass alles, was aus Gott geboren ist, und wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, ja, dann bist du aus Gott geboren. Du bist nicht aus einem vergänglichen, sondern aus einem unvergänglichen Samen geboren, aus dem Wort Gottes. Aus Gott heraus bist du geboren. Und unser Glaube, heißt es dann, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, egal was dir in den Weg kommt. Ja, nimm das Wort Gottes im Glauben an und du wirst es sehen, wie es einfach verschwindet. Du wirst es sehen, wie sich Herausforderungen einfach verschwinden, wie sie verschwinden. Versteht ihr? Und das ist jetzt nicht dahergesagt oder so, sondern ich habe es erlebt ständig. Wenn wir es zulassen, wenn wir diesen Glauben haben an das Wort Gottes, wirst du sehen, wie er den Weg bahnt, wie er den Weg frei macht, wie Mauern einfach einfallen, ja, wie Berge einfach mal zu Tälern werden, wie das Meer sich teilt, ja, kannst du das auch so sagen. Gott sorgt dafür. Das Einzige, was wir tun müssen, ist einfach nur ihm vertrauen. Einfach nur ihm vertrauen. Und das sollten wir tun. Wisst ihr, es gibt die Herausforderung, es gibt die Berge. Als der Arzt zu mir gesagt hat, sie haben Krebs und das ist nicht mehr lang, ist eine Herausforderung. Stehst du erstmal blöd da? Als 5 Berater zu mir gesagt haben, ich muss in die Privatinsolvenz, stehst du erstmal doof da? Wenn beides zusammenkommt zum gleichen Zeitpunkt, ist es noch viel dümmer. Ja? Dann stehst du noch dümmer da. Dümmer gibt's, glaub nicht. Ja, dann ist der Berg halt nochmal doppelt so hoch und du weißt gar nichts mehr. Du kannst nur noch zu Gott schreien und sagen, okay, die einzigste Möglichkeit, die ich jetzt noch habe, ist, meinen Fokus zu halten auf das Wort Gottes und ihm vertrauen, dass sein Wort wahr ist. Und es ändert sich. Ich lebe immer noch. Ja, ich lebe immer noch. Und mir geht's gut und ich strahle noch, ja. Und ich stehe nicht hier vorne und sage, scheiß Leben, sondern ich sage, herrliches Leben mit Jesus. Ja? Und die Privatinsolvenz hat mich auch nie gesehen. Ja? Und ich bin einfach versorgt worden von ihm. Wir sind versorgt worden durch ihn. Die Familie ist versorgt worden. Und wir haben mehr als genug, dass wir sogar noch geben können. Das steht im Wort. Das Wort Gottes, der richtige Fokus, ändert dein ganzes Leben. Er ändert dein ganzes Leben, wo du heute noch im stillen Kämmerle sitzt und alles schlimm, ja, und zum Lachen in den Keller gehst, ja, wirst du morgen aufstehen und rausgehen und lachen, wirst du morgen rausgehen und die Herrlichkeit weitergeben, wirst du morgen aufstehen und sagen, Jesus ist genial. Halleluja. Ja, aber es ist wirklich so wichtig, den richtigen Fokus zu haben. Und ich meine das jetzt, auch wenn ich es vielleicht ein bisschen ins Lächerliche gezogen habe. Ich meine, die Situation ist ja da schon ernst, ja. Und du überlegst dir schon, was du alles falsch gemacht hast. Und deine Seele will in dem Moment, ist schon schwierig. Ja, und so kennt ihr sicherlich auch Herausforderungen in eurem Leben, wo ihr sagt, meine Seele ist jetzt damit nicht ganz glücklich, ja, und der erzählt mir irgendwie was vom Strahlen und Rausgehen und so weiter und so fort, ja. Das will meine Seele eigentlich gerade gar nicht hören. Die sagt gerade was ganz anderes. Ne? Meine Seele sagt eigentlich gerade, was willst du da vorne? Ne? Du kennst meine Situation nicht. Aber das Einzige, was ich tun kann für euch, ist euch ermutigen. Ich kann euch Beispiele geben, dass das Wort Gottes funktioniert. Ich kann euch die Sicherheit geben, dass Jesus dich so sehr liebt, dass er dein Versorger ist und dass er nur das Beste für dich möchte. Ja, ich kann es nur mit den Beispielen untermauern, dass das Wort Gottes wirklich Kraft hat. Es ist nicht irgendwie eine Geschichte, es ist nicht irgendwie, was ich mir ausgedacht habe oder was irgendjemand sich mal ausgedacht hat, sondern es ist eine geistliche Wahrheit, es ist eine geistliche Kraft, es ist unser Herr, es ist unser Gott, von dem wir hier sprechen. Er ist heilig, er ist mächtig, er ist groß, er hat Himmel und Erde erschaffen und er liebt dich und er lebt in dir und das ist die Wahrheit. Das ist wirklich die einzige Wahrheit. Und wenn dir die Welt noch so viel Wahrheiten erzählen möchte, glaub sie bitte nicht mehr. Glaub sie nicht mehr. Nimm diese Furcht, diesen Geist dieser Welt nicht an. Der verbreitet nur Angst. Wenn du die Nachrichten liest, kommt Angst. Ich habe jetzt da, es gab mal ein Nachrichtenportal, Good News, die hat mal eingestellt. Irgendwie tickt die Menschheit so, weil es keiner gelesen hat. Die wollen irgendwie nur die schlechten Nachrichten. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Aber hey, unser Blick von schlecht nach gut, unser Blick von unmöglich nach möglich, ja, das ist unser Fokus, das ist unser Fokus und darauf dürfen wir vertrauen. In Kolosser 2, 9 bis 10 heißt es, denn in ihm, also in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wisst ihr, das ist schon gewaltig. Und das dürfen wir uns auch immer wieder, das sind nicht nur ein paar Bibelverse, die ich jetzt hier sage. Ne? Das ist deine Wahrheit. Das gilt für dich. Das ist deine Verheißung. Ich kann sie für dich nicht annehmen. Kann ich nicht. Ich kann sie nur für mich annehmen. Ich kann sie dir aber sagen, in der Hoffnung, dass du sie auch annimmst und sagst, ja, genau das gilt für mein Leben. Genau das ist es. Genau das setze ich jetzt um. Genau das denke ich. Genau das spreche ich. Das kann ich für dich tun. Und wenn es da drin heißt, dass in ihm, in Jesus, die ganze Fülle der Gottheit, was heißt die ganze Fülle der Gottheit? Es heißt letztendlich, dass Gott schlechthin in ihm ist. Also Gott ist alles, Gott ist das Leben, Gott ist alles, was du dir vorstellen kannst. Na, aus ihm kommt alles, aus ihm ist alles erschaffen, in ihm ist alles. Er macht nur so und das ganze Weltall ist weg und er macht nur so und das ganze Weltall ist da. Das ist Gott. Und diese Gottheit lebt in der ganzen Fülle in Jesus. Wow. Ja? Aber damit hört es ja nicht auf. Er ist er ist das Haupt jeder Herrschaft und jeder Gewalt. Wow. Ich glaube, so, wenn ich jetzt frage, glaubt es jemand? Ich glaube, dann streckt jeder die Hand, oder? Ja, wer glaubt es, was da drin steht, dass er über allem ist? Okay. Gut. Jetzt geht es aber einen Schritt weiter. Ja, wenn er alles ist, er zur Fülle gebracht worden ist, im Wort geht es ja dann weiter. Er ist in uns. Er lebt in uns. Er lebt in uns. Ja, und dann hört es zwar im Verstand schon auf oft, das kann doch gar nicht sein, aber es ist so. Die ganze Fülle der Gottheit, Jesus, lebt in uns. Damit hast du die ganze Fülle der Gottheit mit allem drum und dran in dir. In dir. Kann man sich nicht vorstellen mit dem Verstand, ne? Kann man sich einfach nicht vorstellen, ist aber so. Und jetzt gehst du auf die Straße oder du kriegst eine kleine Herausforderung, keine Ahnung, du schuldest jemandem 1.000 Euro und weißt gerade nicht, wie du es zurückzahlen sollst oder was auch immer. Jetzt ist unsere Reaktion oft, oh, wie soll das gehen? Boah, wie soll ich das schaffen? Oh nein, das wird nie was. Ja, mein Chef hat gesagt, ich soll das und das tun, das kriege ich nicht hin. Und so weiter und so fort. Es passt nicht zusammen. Merkt ihr was? Wenn auf der einen Seite die ganze Fülle der Gottheit in dir lebt, alles ist in dir, die ganze Weisheit, alles ist in dir, alles ist in dir. Alles, was du brauchst, ist in dir. Und zum anderen sagst du wegen irgendwas, geht nicht. Passt nicht, oder? Passt einfach nicht. Deswegen die Ermutigung wirklich. Welchen Fokus hältst du? Was ist jetzt dein Fokus? Ist dein Fokus das, was deine Seele vielleicht gerade sagt? Ja, vielleicht kannst du es wirklich aus dem Natürlichen heraus nicht. Aber wer hat denn gesagt, dass du es aus dem Natürlichen heraus machen sollst? Habe ich nie gesagt. Hat das Wort Gottes nie gesagt. Nicht aus deinen Werken, sondern aus seinen Werken. Also geh doch ins Gebet und sag, Herr Jesus, ich weiß nicht, wie ich es tun soll. In mir lebt aber die Fülle der Gottheit. Alles, was ich brauche, ist in mir. Alles, was du für mich geplant hast, ist in mir. Es ist alles vollbracht. Also, Herr Jesus, ich weiß nicht wie, aber zeig mir wie, helf mir wie. Tust du bitte durch mich. Gib mir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte. Ja, gib mir die richtigen Ideen. Herr, ich bitte dich um mehr Weisheit in dieser Situation. Machst du. Ja, das ist es. Das ist es. Das ist es. Es ist der Fokus, auf dem es drauf ankommt. Weißt du, wenn du sagst, du schaffst es nie, was wird passieren? Und es passiert auch, da brauchen wir gar nicht geistlich abdriften, ja? Wenn du sagst, das schaffe ich nie, du wirst da sitzen und heulen. Du wirst sagen, boah, das wird nie was. Was soll ich tun, ja? Mama, Papa, helf mir. Keine Ahnung was. Es wird nichts. Deine Gedanken sind die falschen. Ja? Dadurch, dass deine Gedanken die falschen sind, wird das Problem immer größer. Es wird dadurch nicht kleiner. Ja? Schlechte Gedanken verkleinern dein Problem nicht. Heulen verkleinert dein Problem nicht. Es macht nichts draus. Es wird immer größer und größer. Der Berg wird größer, größer, größer und größer, bis er ganz groß ist. Es hilft nichts. Dein Immunsystem geht runter und runter und runter und runter. Durch falsche Gedanken, durch diesen Berg, geht deine Gesundheit runter, deine Laune geht runter, dein Gesicht geht runter, alles geht runter. Es zieht alles nach unten. Gott zieht aber nach oben. Ja, also Wort Gottes, Leben reinbringen. Ja, das zieht nach oben. Das hilft dir. Es zieht deinen Mundwinkel wieder nach oben. Ja, es zieht deine Gedanken nach oben. Es zieht deine Gesundheit nach oben. Das ist der richtige Weg. Und das weiß die Welt. Also die geben da auch irgendwelche Seminare. Aber letztendlich haben sie es ja nur geklaut von der Bibel. Ja, also machen wir uns nichts vor, da steht schon alles. Die bringen ja jedes Jahr ein neues Buch raus, was du tun musst, anstatt dass sie mal die Bibel lesen. Dann wüssten sie es ja, wie es gehört. Ich meine, die Welt kann nichts anders, der Teufel kann nichts alles. Er kann nur klauen und ein bisschen verdrehen. Mehr kann er nicht. Die ganzen Motivationstrainer, die verdienen ja ein Schweinegeld da damit, für das, dass sie es geklaut haben. Ja, aber versteht ihr, das ist jetzt lustig, ja, aber versteht mich nicht falsch. Wir als Christen, wir als Söhne Gottes sollten doch das vorleben. Wir sollten alle Motivationstrainer sein. Wir sollten alle in diesem Ding drin leben, weil es gehört doch uns. Das ist doch das Leben, es lebt in uns. Also ich predige auch zu mir. Nicht falsch verstehen. Genau. 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Gott sei Dank, der uns allezeit triumphieren lässt. Allezeit, allezeit, wenn eine Herausforderung kommt. Geh mit dieser Einstellung rein, dass du aus einem Triumph wieder herausgehst. Ja? Geh mit dieser Einstellung rein. Dann wirst du mit dieser Herausforderung ganz anders umgehen. Wo Katie Sousa da war, was hat sie gesagt? Na, wo Jesus im Sturm hat er ja geschlafen. Ja, wenn Herausforderungen kommen, sollten wir eigentlich schlafen. Also das heißt letztendlich, also muss ich jetzt nicht hinlegen und schlafen, aber heißt letztendlich Ruhe. Einfach Ruhe. Einfach mal Ruhe bewahren. Ja, nicht dem nachgeben, nicht unserer Seele nachgeben, boah, ja, und an der Decke hängen, sondern einfach mal cool bleiben. Jesus blieb cool. Warum? Weil er wusste, hey, das ist nur ein Angriff vom Teufel, hey, das ist nur eine kleine Challenge mal, ja, aber ich weiß, dass ich als Sieger herausgehen werde. Ja, weil Jesus konnte keinem was. Hey, du bist aus Gott geboren, der Heilige Geist lebt in dir, du bist der Tempel des Heiligen Geistes, er lebt in dir, Jesus lebt in dir in seiner ganzen Fülle, haben wir gehört, mit allem drum und dran. Hey, ist nur meine kleine Challenge. Es ist nur meine kleine Challenge. So müssen wir, dürfen wir unsere Seele hintrainieren, dass die mal nicht immer hoch und runter springt. Ja? Und wie gesagt, ich predige das auch zu mir. Keine Frage, ich habe auch Challenges und ich habe auch manchmal, dass meine Seele im Viereck rumtanzt. Aber wir müssen mal unsere Seele mal in den Griff kriegen und sagen, hey, es ist eine Challenge. Aber im Triumph gehe ich da raus. Ich gehe als Sieger aus dieser Situation heraus. Dann lässt sich das ganz anders machen. Weißt du, wenn du auf das Problem schaust, wird es schwierig. Dann wird es echt schwierig. Aber nimm es doch einfach mal als Challenge an. Nimm es doch einfach mal als Motivation an, wieder zu wachsen im Wort Gottes. Wieder an Glauben dazu zu gewinnen. Wieder, wow, ja, da kommt eine Kleinigkeit und ich sag, weg da damit in Jesu Namen. Ja, deine Autorität auszuüben und so weiter und so fort. Bleib dran. Bleib dran. Das ist halt, manchmal dauert es auch ein bisschen, will ich auch dazu sagen. Ja, bei mir hat es so 5-6 Jahre gedauert, bis das dann alles wieder okay war. Aber manchmal geht es auch schneller, so auf Trip. Ne? Was ich sagen will, ich will euch jetzt nicht verunsichern, aber ich will euch nur sagen, dranbleiben. Ne? Wenn es nicht gerade beim ersten Tag sich alles verändert hat, dann geht es vielleicht beim zweiten, beim dritten oder beim vierten Tag. Ja? Aber dranbleiben. Bloß weil sich die Situation nicht sofort verändert, ja, deine Seele hat sich halt auch 20 Jahre falsch ernährt. Die muss sich jetzt halt auch mal ein bisschen Zeit haben, um sich auch wieder richtig zu ernähren. Ich meine, das Schöne ist ja bei der Wiedergeburt, dass dein Geist wiedergeboren ist. Da hat alles gut. Unsere Seele braucht da noch ein bisschen, ja, um nachzuziehen. Aber unsere Seele muss auch trainiert werden. Unsere Seele muss auch gefordert werden. Ja? Unsere Seele muss auch mal herausgefordert werden, um einfach zu sagen, Seele, siehste, war doch gar nicht so schlimm. Ja, war doch gar nicht so schlimm. Seh das Gute, was dahinter kommt. Ja? Ich meine, hättest du mich damals in der Situation nach dem Guten gefragt, ich hätte dir gesagt, was willst du von mir? Hast du mich jetzt nicht verstanden? Ich habe dir doch gerade erzählt, wie es bei mir ausschaut. Jetzt soll ich das Gute sehen? Klappt es? Ja? Alles gut? Ja, aber ich hätte mir viel leichter getan, hätte ich es angenommen. Ja, ich hätte mir manche schlaflose Nacht, manche Panikattacke, manche schlimmen Sachen hätte ich mir einfach selber erspart. Hätte ich einfach mal gesehen, dass es gut ausgeht. Ich habe dazugelernt. Ja, heißt nicht, dass ich es jetzt immer perfekt mache. Also, ich bin auch immer noch dran, meiner Seele was beizubringen. Also keine Frage, ich stelle mich jetzt nicht hin, als ob ich alles könnte, versteht mich nicht falsch. Aber ich möchte euch ermutigen, ich möchte uns zusammen ermutigen, nicht jede Herausforderung als Problem zu sehen, sondern einfach mal als Challenge anzunehmen und zu sagen, hey, ich gehe größer raus, als wie ich reingegangen bin. Ich gehe stärker raus, als wie ich reingegangen bin. Ja, das ist es doch. Ja, da dürfen wir Jesus mal einen Applaus geben. Und das ist das wahre Leben letztendlich. Ja, nicht stehen zu bleiben, sondern vorwärts zu gehen. Vorwärts zu gehen, in was Jesus für uns geplant hat. Das möchte Jesus von uns. Er möchte nicht, dass das, was er uns gegeben hat, ja, wir vergraben und dann irgendwann wieder ausbuddeln und sagen, hier hast du das Gleiche wieder. Nein, sagt Jesus, nicht gut gelaufen. Ja, sondern er möchte das, was er uns gegeben hat, dass wir es vermehren. Unsere Gaben, unsere Talente, dass wir es vermehren. Das kannst du aber nur, indem du es auch in die Hand nimmst, was tust und weitergibst. Ja, wenn du es irgendwo verbuddelst und sagst, dein ganzes Leben vom Fernsehsessel verbringst in der Komfortzone, ja, nicht so gut. Nicht so gut. Hat Gott jetzt nicht so vorgehabt, dass er dich geschaffen hat, damit du dein Leben lang im Fernsehsessel in deiner Komfortzone lebst. War nicht so sein Plan. Also das kann ich dir schon mal sagen, wenn du nicht weißt, was dein Plan ist, das ist nicht dein Plan. Ja. Dein Plan ist wirklich aufzustehen. Das, was er in dich hier reingesetzt hat. Und wie gesagt, du musst jetzt nicht hier vorne stehen und predigen. Du musst jetzt nicht keine Ahnung was werden. Ja, aber wenn du es möchtest, wenn er es in dir reingelegt hat, alles gut. Aber Gott hat einen Plan für dein Leben und das spürst du in deinem Herzen. Ja, und da einfach weiterzumachen. Und es kann einfach auch nur sein, was wir jetzt auch am Donnerstag hatten, ja, einfach mal, wenn du das im Herzen hast, Fürbitte zu tun. Auch das, du musst nicht groß raus und dass dich jeder sieht. Ne? Es ist einfach auch Fürbitte, Gebet und so weiter. Auch das ist wichtig. Aber tun, ne? Einfach tun, das ist so das Wichtige. Genau. Wisst ihr, eigentlich als Christ, als Sohn Gottes, hast du auf dieser Welt keine Probleme mehr. Du kannst das Wort Probleme bei dir komplett aus deinem Gehirn streichen. Du hast, wenn, dann hast du Herausforderungen, ja? Du hast Herausforderungen, aber du hast keine Probleme mehr, weil du hast denjenigen, der Probleme löst. Du hast den besten Problemlöser, den es überhaupt gibt, und es ist Jesus und der ist in dir. Das einzigste, ich nenne es auch wieder Herausforderung, die einzigste Herausforderung, was du vielleicht haben könntest, ist, dass du ihn nicht fragst, sondern dass du es selber machst. Das ist vielleicht deine größte Herausforderung, die du hast. Also zumindest war es meine größte Herausforderung. Oder ist es teilweise immer noch, es einfach mal zu tun, weil ich schon immer so tue, weil es die Welt so tut. Das einfach machen, so was die Welt da sagt. Ist aber nicht so gut. Ja? Also frag doch den Problemlöser. Frag doch den, der dich geschaffen hat. Frag doch den, der deinen Weg kennt, ja? Der dein Ziel kennt. Frag doch den. Ich meine, wenn du Probleme mit deiner, keine Ahnung, Geschirrspülmaschine hast, ja, dann gehst du ja auch nicht zu einer Kindererzieherin oder zum Kindererzieher. Macht ja keinen Sinn. Der ist ja nicht der Experte da drin. Außer der kann noch mehr. Entschuldigung. Machen wir es andersrum. Na, wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du ja auch nicht zum Automechaniker. Ja, vielleicht machen wir es so rum. Du gehst doch zum Experten, du gehst zum Zahnarzt, oder? Wenn du Hilfe in deinen Finanzen suchst, dann gehst du auch nicht zum Bettler, der kein Geld hat, weil der ist nicht der Experte da drin, sonst wäre er nicht da, wo er ist. Versteht ihr? Aber wir denken immer, wir müssten den fragen, diese Bücher lesen, das tun oder jenes tun, statt dass wir zu dem gehen, der da drin Experte ist. Und ich kann euch sagen, Jesus ist in jedem Lebensbereich deines Lebens Experte. Deswegen frag doch Jesus und frag nicht irgendjemand. Ganz, ganz wichtig, geh zu Experten und lass dich da beraten und lass nicht von irgendjemand dich beraten, der selber nicht kann. Macht keinen Sinn. Ja? Machen viele. Man sieht dann immer, was rauskommt. Jesus sah nie ein Problem. Wisst ihr? Jesus drehte, wenn wir das als Problem definieren, Jesus drehte Probleme immer hin zur Herrlichkeit. Es gab nichts, wo Jesus davor stand und sagt, hey, ich weiß nicht mehr weiter. Ja, ich lese nichts in der Bibel, wo Jesus da stand und sagt, geht nicht mehr. Ja? Er hat immer Gott auch gefragt. Auch das ist wichtig. Ja? Er wusste, wer der Experte ist. Er ist ins Gebet gegangen mit Gott. Er hat sich leiten lassen, er hat sich führen lassen. Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Wir sollten das tun, was Jesus möchte und ihn fragen. Ja? Also Jesus hat schon vorgemacht, dass er zum Experten gegangen ist und hat nicht irgendjemand hier in der Welt gefragt. Ja? Und hat, keine Ahnung, Petrus gefragt, was soll ich denn jetzt tun? Ich weiß auch nicht. So viele Leute hier, kriegen wir jetzt das Essen her? Na, Sturm tobt, was soll ich denn jetzt tun? Er hat nie gefragt. Er wusste, was zu tun ist, weil der Vater ihm gezeigt hat. Genauso auch wir. Lasst uns Jesus mehr fragen. Ja? Lasst uns Jesus mehr fragen. Schau auf das Wort, schau auf das Ziel letztendlich, ja, in der Herausforderung. Schau nicht, wo du gerade drin steckst. Das zermürbt dich. Mach dir keine Gedanken, was noch alles Schlimmes passieren kann. Wisst ihr, das ist ja das Krasse. Wer hat sich schon mal schlechte Gedanken gemacht? Also ich nehme mich nicht aus. Ja? Okay. Sind wir ja alle, die das kennen. Genau. Wem hat es weitergeholfen, dass er sich schlechte Gedanken gemacht hat? Okay. Ist auch gut. Deswegen, schlechte Gedanken bringen dich keinen Schritt weiter. Sie zermürben dich. Sie lähmen dich. Ja, es werden immer mehr und mehr und mehr. Du kommst nur raus, wenn du switcht. Von schlecht auf gut. Von Tod auf Leben. Ja, die Gedanken dieser Welt, alles, was in dieser Welt ist, ist Tod. Gott, Jesus ist das Leben. Switche von Tod auf Leben. Und du wirst sehen, wie Leben in dein Leben kommt. Ja? Also schau auf das Ziel. Fokussier dich auf das Ziel. Wenn du schlechte Gedanken bekommst in der Situation, fokussier dich nicht auf diese schlechten Gedanken und spinn die immer weiter, sondern fokussier dich auf das Ziel. Wo möchtest du sein? Wo sieht Gott dich? Ja? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Du musst dich sehen, als ob es schon vorbei ist. Wenn du dich mittendrin siehst und dass das runtergeht, wird es mit dir runtergehen, weil du dich darauf fokussierst. Das ist dein Fokus. Dein Fokus ist in dem Moment Tod. Du fokussierst dich in dem Moment auf Tod und damit geht die Spirale runter, runter, runter, runter, runter. Fokussier dich auf das Leben, auf das Ziel, was sagt das Wort Gottes und seh dich auch da drin. Wenn du nicht mehr laufen kannst, seh dich, dass du läufst. Wenn du arm bist, seh dich, dass du reich bist. Weil es das Wort Gottes sagt. Das ist wie, wo, wo, passt gar nicht. Es ist einfach so, wie Gott auch zu Josua gesagt hat. Siehe, Jericho wird fallen, ich habe es dir schon in deine Hand gegeben. Und Josua hat es so gesehen und so kam es auch. Seh dich am Ziel, seh dich nicht mittendrin, seh dich nicht noch weiter runter, sondern seh dich am Ziel, was das Wort Gottes sagt. Und du wirst sehen, wenn du dieses Ziel fokussierst, das Wort Gottes, wird es dich genau dorthin bringen. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal gesagt, aber ich möchte sie gerne nochmal vorlesen. Ich habe das nochmal nachgegoogelt und zwar von, die heißt Florence May Chadwick, spricht man es glaube ich aus, ist eine Schwimmerin und diese Schwimmerin startete 1952 den Versuch, als erste Frau die Strecke von der Insel Catalina nach Palos Verdes an der kalifornischen Küste zu schwimmen. Die Strecke ist circa 34 Kilometer. Mit dem ersten Versuch gab sie nach circa einer halben Meile, also 800 Meter, vor dem Ziel auf und wurde aus dem Wasser gezogen. Und erst beim zweiten Versuch gelang es ihr, die gesamte Strecke zu schwimmen. Also sie hat den Weltrekord dann aufgestellt. Und dann hat man sie nach dem Grund gefragt, warum sie denn 800 Meter vor dem Ziel aufgab. Ja? Und sie hat als Antwort gegeben, der Nebel hat ihr die Sicht versperrt. Und deswegen hat sie die Küste nicht gesehen, also das Ziel nicht gesehen. Und deswegen hat sie kurz vorher aufgegeben. Und so ist es letztendlich bei uns auch. Wir geben oft auf, weil wir das Ziel nicht sehen. Wir sehen das Ziel nicht vor Augen. Wir sehen das Wort Gottes, was es sagt für uns, sehen wir nicht vor Augen, sondern wir schauen auf das, was der Teufel uns weismacht, was eigentlich letztendlich ja Lüge ist, wo er uns haben möchte, nämlich ganz unten. Das sehen wir als Wahrheit an. Und so verlieren wir unser Ziel vor den Augen und deswegen sind wir weg. Deswegen funktioniert es nicht. Ja? Und deswegen einfach auch nochmal meine Ermutigung. Selbst wenn du jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Jahre daran rummachst, seh das Ziel. Seh das Ziel, verlier es nicht aus deinen Augen. Vielleicht bist du, und da habe ich wirklich den Eindruck heute Morgen, dass einige hier sind, aber auch am Livestream sind, ja, die wirklich mit Herausforderung gerade zu kämpfen haben. Aber ich habe auch den Eindruck, dass du kurz vor dem Ziel bist, ja, kurz vor dem Durchbruch bist. Also gib nicht auf, lass es nicht zu, dass man es dir wegnimmt, sonst war alles umsonst. Es war alles umsonst, für sie war alles umsonst, sie musste wieder neu starten. Und so ist es oft bei uns auch, ja. Wenn wir irgendwie mal mittendrin aufgeben, merkst du, boah, jetzt kann ich wieder von vorne starten, alles nochmal von vorne. Lass es nicht mehr zu. Die Verheißung ist Ja und Amen in Jesus. Nicht nur für dich, sondern auch für dich. Habe ich gerade gesagt? Egal. Nicht nur für mich, sondern auch für dich. Das wollte ich eigentlich sagen. Genau. Lass es nicht mehr zu. Deine Kompetenz, ja, kommt von ihm. 2. Korinther 3, Vers 5 heißt es. In Philipper 4, Vers 13 heißt es, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Ich vermag alles. Alles. Alles. Alles. Alles. Sag mal alles nochmal. Alles. Durch ihn. Weißt du, zum Schluss noch kurz. Das habe ich die letzte bei den Jugendlichen gemacht, aber es passt einfach so für uns. Deswegen einfach die Frage mal. Wer ist der Kapitän auf deinem Schiff? Wer ist der Kapitän aus deinem Schiff? Ja? Auf so einem Schiff gibt es letztendlich mehrere Personengruppen, um sie mal grob zu unterteilen. Es gibt den Steuermann, der das Ruder hält und steuert. Es gibt einen Kapitän, der weiß, wo wir anlegen müssen, der weiß, wo man hin muss, ja? der kennt eigentlich den Weg, kennt alles, der kennt auch die Gefahren im Meer und so weiter. Der hat viel mehr Informationen als der Steuermann. Der Steuermann führt die Informationen vom Kapitän letztendlich nur aus. Und dann gibt es noch die Passagiere, die einfach Spaß haben. Also, solange das Schiff auf dem richtigen Kurs ist. Wenn es dann mal irgendwo anschrammt an einem Eisberg, dann wird es nicht mehr so spaßig. Genau. Aber ja, wie gesagt, dann gibt es den Steuermann, wie gesagt, der das Ganze dann noch ausführt. Und die Passagiere, genau, die sind eher passiv letztendlich. Und dann, wie gesagt, ist die Frage, wo ich den Jugendlichen gestellt habe, wer ist der Kapitän auf deinem Schiff? Wer sagt in deinem Leben, wo es lang geht? Jetzt haben einige schon geantwortet, Jesus. Aber als ich mich vorbereitet habe, habe ich auch gesagt, Jesus. Jesus ist mein Kapitän. Ich doch nicht. Aber ich habe mal wirklich nachgedacht und habe so ein paar kleine Picks vom Heiligen Geist gekriegt, wo der Heilige Geist mir gesagt hat, war da wirklich Jesus der Kapitän oder warst du der Kapitän? Ja? Habe ich nicht gesagt, rechts rum und du bist links rum? Habe ich nicht gesagt, du sollst den Hafen nicht anfahren, ja? Du sollst es nicht tun, du sollst, das ist nicht gut für dich, ja? Du aber voller Ding, ja, das machen wir, ja, diesen Hafen fahren wir an. Und Jesus dachte nur, oh nee, ne? Ja, ganz ehrlich. Da bist du mal wieder am Eisberg vorbeigeschrammt. Gut, dass Jesus voller Gnade ist und mal wieder repariert hat und dem du es gar nicht gemerkt hast vielleicht. Ja. Ab und zu bist du vielleicht den richtigen Hafen angefahren, aber du volle Kraft voraus, ja, Schiff einmal voll gegen den Hafen, hast es ein bisschen übertrieben. Und manchmal warst du vielleicht verloren auf offener See und du wusstest einfach nicht mehr weiter, weil du den verkehrten Kurs eingeschlagen hast. Ganz ehrlich, wenn du ehrlich zu dir selber bist, haben wir schon noch Luft, Jesus in allen Bereichen unseres Lebens zum Kapitän zu machen. Ja, Jesus ist unser Herr, keine Frage. Das glaube ich jedem, der hier sitzt, der das sagt. Aber ist er auch der Kapitän? Ist er wirklich der Kapitän? Oder machst du Jesus zum Passagier, ja, wo du weißt, oh, da wird's eng, vor Ort aus Eisberg. Oh nein, was tun wir? Ah, da war doch irgendein Passagier, der hat sich doch ganz gut ausgekannt. Den lassen wir mal ausrufen. Jesus, komm mal geschwind her, ich habe hier ein Riesenproblem. Siehst du den Eisberg? Jesus, ja. Was machen wir denn jetzt? Ja, schwierig, ne? Im schlimmsten Fall steuerst du trotzdem raus. Aber Jesus ist voller Gnade, ja. Auch wenn du Fehler machst. Er hilft dir wieder aufzustehen. Aber es tut halt weh, gegen so einen Eisberg zu fahren, ja. Es ist manchmal unnötig, gegen so einen Eisberg zu fahren. Es ist manchmal auch unnötig, auf offener See verloren zu sein. Hätten wir halt vorher mal Jesus als unseren Kapitän gemacht. Hätten wir halt auch mal vorher Jesus gefragt. Und da möchte ich euch einfach ermutigen und ich hoffe, es ist bildlich einigermaßen angekommen, dass man sich's merken kann. Bei der nächsten Frage oder bei der nächsten Situation frag ich doch mal. Na, lass ihn nicht ausrufen, sondern sei im ständigen Kontakt mit Jesus. Frag ihn schon mal in der Früh. Ja, Jesus, was haben wir heute vor? Herr Jesus, was ist heute dran? Na, es ist ein Teil von dir. Es ist dein, ja, ohne ihn kommst du eigentlich nicht klar. Ohne ihn erleidest du Schiffbruch. Ja, und wir sehen es an der Titanic. Das ist ein gutes Beispiel, ne? Die haben alle gedacht, das Ding kann nicht sinken, ne? Das geht gar nicht. Das hat so viele Kammern, egal was wir tun, egal was, wurscht, egal, da kommen wir schon durch, ne? Kein Problem. Das Ding ist nicht sinkbar. Sie wurden eines Besseren belehrt. Sie wurden einfach eines Besseren belehrt. Das Ding kann sinken, man hat es gesehen. Und es ist dann nicht mehr lustig. Ja? Da ist viel Leid, da ist viel Trauer, da ist viel, was du auch wieder aufarbeiten musst. Und so ist es in deinem Leben auch. Lass doch die Situationen aus. Du musst nicht jede schlechte Situation mitnehmen. Ja? Du musst nicht alles mitnehmen, was es hier auf der Welt gibt. Du musst nicht alles mitmachen. Du musst dich nicht an jeden hängen, der hier in der Welt rumläuft. Halte deinen Fokus auf Jesus. Mach ihn zu deinem Kapitän und du wirst sehen, wie du Eisberge umfährst. Du wirst sehen, wie du weniger in Probleme reinkommst. Du wirst sehen, dass die Anfechtungen vom Teufel immer weniger werden, weil einfach seine Herrlichkeit da ist, weil seine Kraft da ist. Du wirst sehen, wie du Herausforderungen besser meistern kannst, leichter meistern kannst, weil er einfach dir sagt, tu das, weil er einfach der Kapitän ist. Halleluja. Versuch es wirklich mal, um da reinzugehen. Die Führung Jesus ist so, so, so wichtig. In Johannes 16, 13 steht, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Es ist ja schon letztendlich eine Zusage. Er lässt dich nicht allein. Er will dich in die Wahrheit leiten. Er will dich führen. Er will dir helfen. Lass es doch zu. Lass es doch einfach zu. Jeder Stolz, jedes Ding, alles weg. alles besser wissen, ne? Ich weiß es besser, ne? Ich weiß es besser, das wird nie funktionieren. Ich weiß es besser, ich werde nie geheilt. Ich weiß es besser, mit dem muss ich halt leben. Hey, weg damit! Weg damit! Jesus! Sag mal Jesus. Jesus! Halleluja. Das ist die Antwort auf all deine Probleme. Das ist die Antwort auf alles, was du brauchst. Halt den richtigen Fokus. Spreche es, denke es, sieh das Ziel, sieh den Hafen, sieh da, wo du einlaufen sollst. Sieh das vor dir. Sieh dich gesund, sieh dich, was weiß ich, wieder schlafen. Sieh dich, was auch immer du gerade für Nöte, Probleme hast. Sieh dich da drin, dass es gut ist, was das Wort Gottes sagt. Und du wirst sehen, wie du dahin kommst. Halleluja. Ich würde jetzt gern zum Schluss einfach nochmal mit euch beten. Vielleicht kann das Lobpreisteam auch nach oben kommen. Ich würde einfach zum Schluss gerne mit euch beten. Einfach, dass wir ja neu Jesus zu unserem Kapitän letztendlich machen. Und ich habe so Eindrücke gehabt, drei Kategorien letztendlich, vier Kategorien. Die einen, die kurz davor sind, Schiffbruch zu erleiden. Die einen, die keinen Hafen in Sicht haben. Die anderen, die haben einen falschen Hafen in Sicht. Und dann gibt es noch die, die haben den richtigen Hafen. Aber auch da möchte Gott euch mehr, das Schiff neu beladen, mehr beladen. Ja? Und ich möchte das einfach, das hatte ich so als Eindruck für heute Morgen, und ich möchte es einfach freisetzen nochmal unter uns. Aber zuerst, wie gesagt, einfach noch einmal mit euch zusammen beten. Deswegen würde ich euch einfach bitten, einfach kurz aufzustehen. Jeder, der mitmachen möchte. Lasst uns einfach mal in Sprachen beten. Karabashandra basikara bababa shikara basiadra bahandra barabashikoro boho libia sandra basikara baha Karabashandra basikara bababa shikaro baha la la la la la basandra basikara bahandra parabashikoro boho. O Herr Jesus, ja. Du bist der beste Kapitän, den es überhaupt gibt, Herr Jesus. Und ja, es ist so genial, Herr Jesus, dass du wirklich uns die Verheißung gegeben hast, dass du unser Versorger bist, dass du uns zu Kindern gemacht hast, ja, dass du uns ja hoch erhoben hast mit dir, dass du in deiner ganzen Fülle letztendlich in uns lebst, Herr. Dass egal, was uns passiert hier auf dieser Welt, dass wir als Sieger herausgehen, das sind alles deine Verheißungen. Du hast uns gesund gemacht. Du hast uns letztendlich hast du uns alles gegeben, was wir brauchen und noch mehr. Das sind alles deine Verheißungen. Und wir danken dir dafür, dass du am Kreuz dafür gestorben bist, dass dieser Tausch stattgefunden hat, Herr. Du bist größer, du bist stärker, du lebst in uns, und dafür wollen wir dir danken, Herr. Danken, Herr Jesus. Und wir bitten dich jetzt auch um Vergebung, Herr Jesus, wo wir dich nicht als Kapitän gemacht haben, ja, wo wir dich einfach zu den Passagieren gestellt haben und unser eigenes Ding durchgezogen haben. Herr Jesus, ich danke dir jetzt, Herr, dass du uns da komplett reinigst jetzt auch, Herr. Danke, Herr, dass alle Schuld vergeben ist, wie es dein Wort sagt, Herr, und dass wir jetzt wirklich neu starten dürfen, egal wo wir heute stehen, ja, dass wir neu starten dürfen, ja. Ich habe Menschen gesehen, die wirklich kurz vor Schiffbruch stehen, ja, die den Berg schon vor sich sehen und schreien, Herr Jesus, ich weiß nicht mehr, was ist falsch gelaufen, ja, und ich danke dir, Herr, und wir danken dir, Herr, und wir sprechen da jetzt rein, jeder Berg muss weichen in Jesu Namen, du hast die Lösung, Herr Jesus. Und wir danken dir, Herr, dass da jetzt Durchbruch stattfindet, ja, in dieser Situation. Wir danken dir, dass die Sonne da wieder aufgeht, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wieder ein Lächeln da ist, Herr. Dass jede Sorgen verschwinden müssen, Herr. Ich lobe dich und preise dich, Herr, dafür, dass für den Durchbruch jetzt da, in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir auch für diejenigen, die wirklich falsch abgebogen sind, die jetzt mitten auf dem Meer schwimmen und nicht mehr wissen, soll ich links, soll ich rechts abbiegen, nach Norden, nach Süden, nach Westen. Oh, Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt gerade diesen Menschen begegnest, Herr, dass du ihnen Weisung gibst, dass du ihnen Richtung gibst, dass du ihnen neue Hoffnung gibst, Herr, dass du ihnen jetzt zeigst, sie sind nicht verloren, ja, sondern dass sie wirklich neu aufstehen, neuen Mutes und wissen, Jesus ist für mich, es gibt da einen Weg, es gibt einen Weg, ja, dass wir aufstehen aus dieser Komfortzone und losgehen, ja, und losgehen und wirklich den Weg gehen, den du vorbereitet hast. Danke, Herr, dass du jetzt gerade diese Personen begegnest, ihnen neue Hoffnung schenkst, ihnen sagst, es ist nicht am Ende, es ist nicht am Ende. Bei dir zählt kein Tod, bei dir ist Leben in deinem Leben. Und da kommt jetzt Leben rein, göttliches Leben, neues Leben, Herr. Ich spreche neues Leben rein, neue Hoffnung rein, in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Und manche habe ich gesehen, die sind einfach total falsch am Platz vorkommen, die irgendwie komplett falsch abgebogen sind und sagen, Herr, ich bin irgendwie in der Sackgasse, ich weiß da nicht mehr weiter, ist ein Dienst im Beruf, ja, vielleicht auch in Beziehungen und ich danke dir, Herr, danke, Herr, danke, Herr, ich sehe jetzt einfach wie so eine Landkarte, ich danke dir, Herr, dass du ihnen jetzt zeigst, Herr, dass sie da einfach gerade nicht richtig sind, sondern dass du es jetzt da rausführst, Herr, rausführst für das, was du für sie geplant hast, in Jesu Namen, das setze ich jetzt frei, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Und dann habe ich noch die gesehen, die wirklich schon gut mit Jesus weitergehen. Ich habe einfach gesehen, wie sie voll beladen sind und Jesus einfach noch mehr ihnen gibt. Ja, da ist mehr jetzt, da ist mehr, da ist neues Feuer für dich, da ist neuer Hunger für dich, da ist mehr für dich. Für alle von uns ist neues Feuer, ist neuer Hunger. Wir lassen uns nicht mehr gefallen, was der Teufel geplant hat, sondern wir nehmen das in Anspruch, was Jesus für unser Leben geplant hat. Das nehmen wir ab heute in Anspruch und wir sagen, wir gehen weiter mit dir, Herr Jesus. Und ich danke dir jetzt da für neues Feuer. Ich danke dir für neue Kraft. Ich danke dir für neue Ausrichtung in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Du bist derjenige, der den Weg vorbereitet hat. Du bist derjenige, der den Weg neu macht. Du bist derjenige, ja, der Lösungen hat in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und deswegen lasst uns jetzt einfach nochmal im Lobpreis das wirklich singen. Er ist da. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Richtet euch wirklich aus. Er will euch begegnen. Oh, da wo ihr seid. Ich sehe einfach wirklich wie Jesus da ist, ja, wie Jesus da ist. Und das Einzige, was du letztendlich tun musst, ist ihn wirklich einladen in diese Bereiche, ja, ihn einladen, ihn einfach mit einbeziehen in dein Leben. Und das ist genau das, was er jetzt möchte, ja. Er möchte dich aufrichten, ja. Er möchte dich beschenken. Er möchte dir sagen, ich liebe dich so, so sehr. Es gibt, ja, ich habe einfach den Eindruck, da gibt es Leute, die haben noch Hoffnungslosigkeit in ihrem Leben, weil viele schlimme Sachen eingetreten sind. Aber Jesus, auch gerade am Livestream, Jesus sagt dir jetzt, genau jetzt, es ist nicht hoffnungslos in deinem Leben. Es ist nicht hoffnungslos in deinem Leben. Es geht nicht zu Ende in deinem Leben. Ja, und diese Herausforderung, dieses Problem, wo du gerade drin steckst, das ist nicht das Ende in deinem Leben, sondern für dich geht es weiter. Da ist neue Hoffnung. Da ist Sieg in deinem Leben. Und das spreche ich dir jetzt zu. Sieg in deinem Leben. Sieg in deinem Leben. Seh dich als Sieger. Seh dich als Sieger. Seh dich als Sieger. Halleluja. Lasst uns jetzt zum Schluss einfach nochmal alle zusammen wirklich das Gebet sprechen und ihn wirklich neu als Kapitän in unserem Leben machen. Ja, lasst ihn uns da wirklich einladen. Halleluja. Herr Jesus, komm du neu als Kapitän in meine Bereiche. In alle Bereiche meines Lebens. Mit dem Leben Gottes, wo sich nichts aufhalten kann, was von der Finsternis ist. Und ich spreche jetzt in mein Leben, in allen Bereichen, da ist Durchbruch, da ist Leben. Da bist du, Herr Jesus. Es gibt kein Problem in meinem Leben, weil ich als Sieger herausgehe aus jeder Situation. Du bist Sieger. Du bist größer. Und du lebst in mir. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja, ihr dürft noch ganz kurz stehen bleiben, weil die Geschichte von Christian über die Titanic hat mich erinnert, auch an die, ja, was ich von der Titanic auch gehört habe. Und zwar, es war ja so, die Titanic startete ja in Southampton, soweit ich mich erinnern kann. Und als dieses Unglück passiert ist, waren die Menschen entsetzt. Die haben es gehört, dieses unsinkbare Schiff ist gesunken. Und die haben quasi an diesem Hafen haben sie ein Schild aufgestellt. Und an dieses Schild wurden die Namen gepinnt der Passagiere. Und dieses Schild hatte zwei Seiten. Auf der einen Seite war die Seite der Geretteten. Die Menschen, die sie gefunden haben, die sie überlebt haben, die wirklich, ja, die sie einfach, ja, gesund gefunden haben. Und auf der anderen Seite lost. Das waren die Menschen, die ertrunken sind. Das waren die Menschen, die es nicht geschafft haben. Das waren die Menschen, die für immer verloren waren. Und ja, Jesus ist nicht automatisch Kapitän deines Lebens. Er ist nicht automatisch in deinem Schiff nicht mal, sondern wir haben es in der Hand. Wir können sagen, Jesus, komm an mein Schiff. Du siehst, ich komme alleine nicht klar. Du siehst, ich komme einfach, ja, ich verirre mich. Da ist Nebel, der Kompass spinnt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du kannst entscheiden, Jesus als Kapitän in dein Schiff einzuladen. Weil, ja, wie es der Christian auch schon gesagt hat, die Sünde in unserem Leben trennt uns nämlich von Gott. Und deswegen kann auch Jesus nicht in unser Schiff reinkommen, weil er ist heilig. Und wenn wir Sünden in unserem Leben haben, dann ist es nicht möglich. Deswegen müssen wir sagen, Jesus, vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir, dass ich so lange ohne dich gefahren bin auf meinem Schiff. Vergib mir und komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden, sei der Herr meines Lebens und ich will dir ab heute nachfolgen. In dem Moment kommt dann unser Schiff und du wirst keinen Schiffbruch erleiden. Es wird dir dann nicht so gehen wie bei der Titanic. Dein Schiff wird nicht sinken, sondern dein Schiff mit Jesus an Bord wird nämlich in den Zielhafen einfahren. Und zwar nicht gerade nur so, sondern wirklich in Glanz, in Herrlichkeit, in Gesundheit, in Reichtum, in Frieden, in Freude, in Liebe. Und ich möchte jetzt wirklich, ja, es gibt, ja, ich möchte dir jetzt heute die Gelegenheit geben, Jesus in dein Schiff einzuladen. Und es gibt drei, ja, Personengruppen. Vielleicht hast du noch nie diese Entscheidung getroffen, noch nie gesagt, okay, Jesus, ja, ich demütige mich heute vor dir und ich bitte dich, komm in mein Leben. Vielleicht hast du das aber auch mal gemacht, aber du bist davon weggekommen. Die Stürme haben dich irgendwie durcheinander gebracht und du hast Jesus immer weiter in deinem Schiff irgendwie immer mehr Etagen runtergesetzt, bis du ihn gar nicht mehr gehört hast. Und dann vielleicht ist auch einfach Sünde in dein Leben gekommen, die dich von ihm trennen, was die verursacht hat, dass du einfach die persönliche Beziehung zu ihm verloren hast, die verursacht, dass du ihn nicht mehr hörst. Und ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, mit mir zu beten. Ich würde dir gerne ein Gebet vorsprechen und du kannst es mir nachsprechen. Und in diesem Gebet wird Jesus in dein Leben kommen. Jesus wird die Steuerrad in deinem Schiff übernehmen. Und ich möchte dich jetzt fragen, möchtest du heute Jesus einladen? Dann darfst du die Hand strecken und mir ein Zeichen geben, dass du mit mir beten möchtest. Du darfst einfach kurz die Hand halten, wenn du diese Entscheidung heute festmachen möchtest, Jesus in dein Leben einzuladen, ihn um die Vergebung deiner Sünden zu bitten. Oder ja, wenn was zwischen euch gekommen ist in dieser Beziehung, dann heb die Hand hoch. Ich möchte mit dir beten. Weil Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, vor dem werde ich mich auch vor meinem Vater bekennen. Das heißt, es ist deine Entscheidung, heute Jesus in dein Leben einzuladen. Gib mir ein Zeichen. Ich bete mit dir und für dich. Und ich möchte dann auch die Hand auflegen und dieses göttliche Leben in deinem Leben aktivieren. Ich möchte dann auch die Hand auflegen, um dass wirklich die Liebe des Vaters dich erfüllt und dir die Gewissheit gibt, dass egal was heute passiert, dass du ein Kind Gottes bist. Und ich möchte, ja, zeig mir deine Hand, wenn du das heute machen möchtest. Ich sehe deine Hände, ja. Ist hier noch jemand, der dieses Gebet sprechen möchte, der dieses Drängen im Herz hat, der sagt, ich muss heute das festmachen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich zu Gott gehöre. Ich muss es festmachen. Dann zeig mir deine Hand und ich werde mit dir und für dich beten. Es geht auch für dich am Livestream. Wenn einer der Punkte auf dich zutreffen, dann streck die Hand aus. Gott sieht deine Hände und Gott sieht dich und er sieht dein Herz und du darfst dich einfach eins machen. Und ich möchte jetzt die Person bitten, die jetzt die Hand gehoben haben, kommt vor und ich möchte gern mit euch beten, wenn ihr das möchtet. Ihr dürft gern vorkommen und ich bete einfach, auch wenn du die Hand noch nicht gehoben hast, ist jetzt deine Gelegenheit, wirklich vor Gott zu kommen und es einfach festzumachen mit Gott. Gib ihm einen Applaus, ja. Schön. Ist da noch jemand? Ich glaube, da ist noch jemand, der heute diese Entscheidung festmachen möchte. Der darf gern noch vorkommen. Weil Gott liebt dich so sehr und er möchte das einfach mit dir festmachen. Halleluja. Schön, dass du da bist. Genau. Dann würde ich sagen, dann schließen wir alle unsere Augen und ihr könnt gerne im Raum mitbeten. Und ihr könnt einfach sagen, Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben. Ich übergebe dir die Leitung meines Lebens. Übernimm du das Steuer. Nicht mehr ich lebe, Jesus, sondern du lebst in mir. Danke, dass du mich nie mehr verlässt und dass du mich in eine Beziehung mit dem Vater bringst, wo ich seine Liebe erfahren kann und erleben kann. Danke, Jesus, für deine Gnade und dein Blut, das mich jetzt reinwäscht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, danke, Jesus, für meine Schwester. Danke, Herr, dass du sie wirklich angenommen hast, so wie sie ist, Herr. Danke, Herr, dass alle Zweifel jetzt auch weichen, Herr. Danke, Jesus, dass wirklich jetzt Freiheit kommt, die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Danke, Herr, dass da, wo sie jetzt noch das Gefühl hatte, in Dunkelheit zu leben, dass jetzt Licht kommt, Herr. Danke, dass sie heute wirklich alle Bereiche in ihrem Leben dir übergeben hat und dass du wirklich das Licht bist, dass du Licht bist und auch durch sie Licht zu den Menschen bringst, Herr. Danke, Herr, dass du meine Schwester voll erfüllst jetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du ja meine Schwester berührst mit deiner Liebe, Herr. Danke, Herr, dass deine Liebe alle Wunden und alle Schmerzen wirklich wegnimmt, Herr. Danke, Herr, dass du mit deiner Liebe wirklich alles bezahlt hast am Kreuz, dass du durch alles durchgegangen bist und dass du alle ihre Nöte kennst, Herr. Danke, Herr, für Heilung ihres Herzens. Danke, Herr, für Heilung ihrer Seele, Herr. Danke, Jesus, dass sie das Trauma jetzt auch verlassen muss in Jesu mächtigen Namen. Danke, Herr, für komplette Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes in Jesu mächtigen Namen. Heiliger Geist, erfüll sie mit der Liebe des Vaters. Erfüll sie mit der Liebe des Vaters, dass jeder Mangel jetzt wirklich erfüllt ist mit der Liebe des Vaters in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus, und meine Schwester, Herr. Danke, Herr, dass du sie besonders liebst, Herr. Danke, Herr, dass du sie gerufen hast in persönliche Beziehung mit dir, Vater. Danke, Herr, dass du ihr begegnest, Herr, dass sie wirklich Zeiten hat der Begegnung mit dem Vater, Zeiten der Intimität, Herr. Danke, Herr, dass du ihr Geheimnisse ja, mit ihr teilst. Danke, Herr, dass du sie tiefer nimmst in das Herz des Vaters, Herr. Danke, Herr, für neue Freude, für Frieden, für Versorgung, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du sie mächtig füllst und berührst jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, gebt ihnen mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Genau. Ihr dürft euch umdrehen. Hinter euch sind noch liebe Mitarbeiter, die gern für euch weiter beten. Darf ich dich umdrehen? Das ist die Evi, genau. Und ihr könnt gern noch, wenn ihr wollt, im Jugendgottesdienstsaal weiter für euch beten lassen. Und wenn du am Livestream dieses Gebet vielleicht zum ersten Mal mitgebetet hast oder weiter Gebet wünschst, dann darfst du dich gerne auch bei uns melden per E-Mail und wir würden uns total freuen, dich kennenzulernen. Amen. Super. So, und jetzt dürfen wir zum Schluss noch geben. Und ihr wisst ja bei mir langsam, wer der mich kennt, wir dürfen freudig geben, ja, weil es ist keine Trauerveranstaltung oder Trauergeben, weil nur einen freudigen Geber liebt der Herr. Und deswegen habe ich mir heute gedacht, bevor das Klavier aufhört zu spielen, spielen wir doch mal was Lustiges noch nebenher. Nein, also wirklich, ihr fragt den Heiligen Geist, was darf ich geben? Und geben ist wirklich was ich habe, wie gesagt, ich habe es auch schon mal gesagt, früher habe ich immer nicht so gut gern gegeben, ja, weil ich gedacht habe, was wollen die jetzt hier alle Geld haben, ja, aber es ist zur Ehre Gottes, ja, und das Schöne ist, wenn du gibst, ja, gibt Gott noch viel mehr wieder zurück. Gott ist einfach unser Versorger und wir machen das, ja, zu seiner Ehre letztendlich. Deswegen ist es ein freudiger Akt, weil du weißt, du bekommst wieder mehr zurück, als dass du gegeben hast, ja, wenn du Geld irgendwo investierst und du kriegst danach wieder viel mehr zurück, dann freust du dich auch und so darfst du es jetzt schon mal dich im Glauben freuen, dass das, was du gibst, schon wieder mal vermehrt wird. Ja? Also in dieser Erwartungshaltung dürfen wir jetzt geben. Auch du am Livestream, du hast die Möglichkeit. Also wir brauchen was Lustiges, ne? Also so ein bisschen. Du am Livestream hast die Möglichkeit, ein paar Überweisungen zu geben. Da ist eingeblendet per PayPal oder aber auch per Kreditkarte über glorylife.net/geben. Alle, die hier seid, dürft entweder im Bar geben oder ihr habt unter eurem Stuhl, wenn der Heilige Geist sagt, doch was anderes, ein anderer Betrag, den habt ihr nicht dabei, habt ihr unter dem Stuhl eine Verpflichtungserklärung. Auch die dürft ihr dann einfach ausfüllen und das im Nachgang dann überweisen. Genau, also deswegen, liebe Ordner, lasst uns mal die Eimer durchgeben und ihr dürft euch freuen. Das heißt, wenn ich in eure Gesichter gucke, dann gibt es ein Lachen und kein, oh, muss ich schon wieder geben. Der, wo nichts geben möchte, darf da glaube ich nichts geben, aber fühlt euch einfach frei. Aber wenn, dann mit Freude. Halleluja.